Es gibt viele Vergleiche für die Bibel, zum Beispiel die Signale der Ampel. Drei Lichter regeln den Verkehr, sie zu verstehen, ist gar nicht schwer. Es steuern uns zum Ziele hin, die Lichter rot und gelb und grün. Augen auf, Augen auf. Ein rotes Licht flammt auf vor dir und mahnt dich, halt, bleib stehen hier, denn jeder weitere Schritt bringt dich in viel Gefahren sicherlich. Drum gehorchen, stehe still, drum gehorchen, stehe still, drum gehorchen, stehe still, drum gehorchen, stehe still, denn jeder weitere Schritt bringt dich in viel Gefahren sicherlich. Das grüne Licht befiehlt dir, geh, nicht länger mehr am Wege steh. Wer jetzt noch zögernd warten will, erreicht im Leben nicht sein Ziel. Eile, ehe es zu spät, eile, ehe es zu spät.